In seiner Barmherzigkeit hat er euch die Nacht und den Tag gemacht, damit ihr darin ruht und damit ihr auch nach etwas von seiner Huld trachtet und auf das ihr dankbar sein möget.